Sion Fazit, die Kultur vom Tage. Derzeit zeichnet sich in Ägypten eine archäologische Sensation ab. Wenn man dem britischen Archäologen Nicholas Reeves glauben darf, dann hat er im Pharaonengrab des Tutanchamun Zeichen und Spuren von vermauerten Zugängen gefunden. Was dies für Zugänge sind und wohin diese eventuell führen könnten, ist noch nicht bekannt. Wenn es aber nach Nicholas Reeves geht, ist auch das schon klar. Er vermutet, dass hinter diesen Wänden die Pharaonenkönigin Nofretete beigesetzt liegt. Über den Gehalt dieser Theorien spreche ich mit Dietrich Wildung, ehemaliger Direktor des Ägyptischen Museums in Berlin. Guten Abend. Schönen guten Abend. Bevor wir uns mit den Dingen hinter der Mauer beschäftigen, wie kann es eigentlich sein, dass man erst jetzt auf diese Neuigkeit stößt? Schließlich gilt vor allem dieses Pharaonengrab als besonders gut und gründlich erforscht. Wie so oft in der Archäologie hat hier wieder der Zufall mitgespielt. Die ägyptische Altertümerverwaltung und Tourismusbehörde hat eine möglichst detailgenaue Replik des Tutanchamun-Grabes geplant und bauen lassen, um das Grab selbst zu schonen. Und für diese Replik ist eine Spezialfirma beauftragt worden, überaus detaillierte fotografische Aufnahmen der Wände des Grabes zu fertigen. Und diese Aufnahmen, die im Internet auch für jeden abrufbar sind, hat sich Nicholas Reeves genau angesehen und festgestellt, dass auf diesen Zehntelmillimeter genauen Fotos, die die Oberflächenstruktur der bemalten Wände erkennen lassen, geometrische Linien erkennbar sind, die darauf schließen lassen, dass es zwei vermauerte Türen auf den Wänden gibt, die allerdings durch die endgültige Bemalung der Wände verdeckt worden sind. Und wenn man nicht extremes Streiflicht hätte oder eben diese modernste Fototechnologie, würde man das, dass sich das alles im Zehntelmillimeterbereich abspielt, überhaupt nicht erkennen können. Also man kann den Vorgängern, den Archäologen früher Jahre und Jahrzehnte nicht vorwerfen, dass sie nicht genau hingeschaut hätten. Man kann das mit bloßem Auge nicht sehen. Was halten Sie denn von der Theorie von Reeves, dass hinter der vermauerten Wand sich womöglich Grabkammern befinden könnten? Ja nun, also ich würde bei dem, was Nick, wie wir ihn nennen, ich kenne ihn und meine Frau auch persönlich sehr gut, was Nick Reeves da in einer Publikation, die erst vor 3 Wochen erschienen ist, das ist also auch für die Fachwelt alles ganz neu, was er da zum Besten gibt, ist, ich würde mal sagen, in eine Kategorie exakte, stichhaltige Beobachtungen. Und in eine zweite Kategorie Mutmaßungen und kühne Schlussfolgerungen einzuteilen. Und das, was ich gerade beschrieben habe, dass man auf den Wänden Strukturen erkennt im Millimeterbereich, die auf vermauerte Türen schließen lassen, das sind meines Erachtens Fakten. Das sind keine Mutmaßungen, das sind zumindest Türen angelegt. Ob es vermauerte Türen sind, das muss festgestellt werden. Und ob dahinter Hohlräume, weitere Räume, Zugänge zu bislang unbekannten Räumen liegen, das kann auf jeden Fall durch Radaruntersuchungen festgestellt werden. Anlass zu solchen Untersuchungen ist durch die exakte Auswertung der Fotos, die Nicholas Reeves erstellt hat, eine gesicherte Tatsache. Er argumentiert vor allem mit der Entstehungsgeschichte des Grabes, dass die Grabstätte für den Kinderpharao Tutanchamun recht provisorisch ausfiel und auffallend klein ist, als wäre es nicht ursprünglich für ihn überhaupt hergestellt worden. Stimmen Sie ihm dazu? Ja, also da fühlen wir uns, speziell auch ich, mich ein klein wenig, wie soll ich sagen, nicht gerade blamiert, aber ich greife mir an die Nase und sage, warum habe ich das selber nicht und warum haben das andere nicht schon gesehen? Er stellt nämlich fest, dass in der Stilistik der dargestellten königlichen und anderen Personen in den Malereien der Kammer verschiedene Phasen der Ausmalung feststellbar sind. Er stellt erstens fest, dass, und da hatte ihm das Getty Conservation Institute durch genaue Analysen die Vorgaben geliefert, er stellt fest, dass die Hintergründe der Malereien in 2 verschiedenen Techniken ausgeführt sind. Er kann die auch datieren, die eine ist früher, die andere ist später. Und das, was ich gerne selber auch gesehen hätte, aber ich habe nie so genau hingeschaut, ist, dass in den dargestellten Personen stilistische Unterschiede in der Körper- und in der Gesichtsbildung feststellbar sind, die Anlass geben, anzunehmen, dass eine Wand, von der aus vermutlich diese vermauerte Tür dann in bislang unbekannte Räume führt, dass eine Wand einen König zeigt, indem man eine idealisierende Darstellungsweise der Nofretete sehen könnte. Auf jeden Fall sind die Bilder auf dieser Wand stilistisch künstlerisch minimal, aber doch erkennbar von den anderen Bildern unterschieden. Auch das ist ein Faktum, das wäre sozusagen das Faktum Nummer 2. Exakt, Sie sagen könnte. Reeves sagt ja, dass hinter diesen Mauern eigentlich ja nur der Vorgänger Tutanchamuns begraben liegen kann. Und er schlussfolgert, dass dieser Vorgänger eine Vorgängerin war, nämlich Nofretete. Da sind schon sehr viele sehr skeptisch. Sie auch? Ja, nun, er kann die Vermutung, dass es sich da um eine Frau handelt, mit einer ganz interessanten, bislang von der Ägyptologie auch noch nicht bemerkten Beobachtung belegen, nämlich durch die Lage dieser Tür. Wenn dort weitere Räume liegen, dann ist die Abfolge der Grabräume sozusagen rechtsläufig, wie das früher in Supermärkten war. Heute ist es meistens linksläufig. Und die rechtsläufige Abfolge der Räume, das wäre etwas, was typisch ist für weibliche Bestattungen, für Bestattungen von Damen der Königsfamilie. Dass er dann den nächsten kühnen Schritt tut und sagt, es kann nur Nofretete sein. Nun also, wenn man sich so wie Nick Reeves seit Jahren und Jahren überaus seriös mit dieser Zeit und all ihren historischen, inschriftlichen, künstlerischen und archäologischen Details beschäftigt hat, dann ist es verständlich, dass man diesen Schluss wagt, auch wenn er sich Nick mit diesem Schluss ins Feld der Spekulation und der Vermutung begibt. Da will ich ihm auch nicht folgen. Da müssen wir die Ergebnisse weiterer archäologischer, naturwissenschaftlicher Untersuchungen abwarten. Sagt Dietrich Wildung. Wir sprachen mit ihm über die ersten Spekulationen über die möglichen unbekannten Grabkammern im Pharaonengrab des Tutanchamun. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bedanke mich.